Er drehte Felix den Rücken und ging auf die Tür zu. Wieder mit seinem eingebildeten Konquistadorengang. Vorsicht. Vorsicht. Wenn wir uns wiedersehen, gibt's blutige Augen. Das verspreche ich dir. Um 8 Uhr abends betrat Felix das Café in der Calle London. Das Lokal machte den Versuch, ein Londoner Pub nachzuahmen. Mit Theke aus Holz und Leder sitzen. Er brauchte nicht lange, sie auszumachen. Den Jungen in weiten blauen Hosen und Strandhemd mit breiten weißen und blauen Streifen, einem großen gestickten Anker auf der Brust. Das Mädchen mit dem Lämmchenhaarschnitt, schwarz-kraus, kurz geschoren. Er erkannte die beiden sofort wieder. Wollen wir aussteigen und die Angelegenheit klären, oder was? Mach ihn fertig, Emiliano. Lassen Sie Ihre Finger von meiner Braut, klar? Die Frage war nur, ob sie ihn auch wieder erkannten. Das Mädchen glaubte gemächlich, die Kastanien, die im Schoß ihres Minirocks lagen, aus den Schalen. August ist keine Saison für Kastanien. Mein Seemannsbräutigam hat sie mir von weit her mitgebracht.